بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى ايش زيغن فغان ريزن هايت مشبولون إن شاء الله تعالى machen wir heute mit dem Fiqh-Unterricht über Az-Zakah weiter. Und wir waren, nachdem wir fertig waren mit nachdem wir gelernt haben, wofür man Zakat bezahlen muss, stellt sich noch die Frage vor der Entrichtung der Zakat, an welche Personen man die Zakat geben darf. Das haben wir auch geklärt, beziehungsweise das möchten wir heute klären. Denn es gibt Personen, denen man die Zakat geben darf, und es gibt Personen, denen man die Zakat nicht geben darf. Und das sind die wichtigsten Themen für heute, neben der freiwilligen Sadaqa, insha'Allah ta'ala. Zunächst einmal, welchen Personen darf man die Zakat geben? Allah subhanahu wa ta'ala hat hierfür eine Aya herabgesandt, und die ist Grundlage für dieses Kapitel. Und zwar geht es um die Aya 60 in Surat At-Tawbah, in der er sagte, innama as-sadaqatu lil-fuqara'i wal-masakin. Auf Deutsch übersetzt lautet die Aya insgesamt, die Almosen, gemeint ist die Zakat, sind nur für die Armen, zwei, Bedürftigen, diejenigen, die damit beschäftigt sind, drei, diejenigen, die deren Herzen vertraut gemacht werden soll, vier, den Loskauf von Sklaven, fünf, die Verschuldeten, sechs, auf Allahs Weg, sieben, und für den Sohn des Weges, acht. Also diese acht Gruppen von Menschen, das sind diejenigen, für die Allah subhanahu wa ta'ala die Zakat erlaubt hat. Und die umgekehrte Schlussfolgerung macht hier Sinn, und alles andere wäre es nicht sehr sinnvoll, und bedeutet, dass allen anderen Personengruppen außer denjenigen, die unter diese acht Personengruppen fallen, ist die Zakat nicht erlaubt. Vielmehr müssen wir sogar unter diesen acht auch Ausnahmen machen. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat diese acht Gruppen erwähnt. Und über diese acht Gruppen gilt es jetzt, inshallah ta'ala, näher darauf einzugehen. Die erste Gruppe sind die sogenannten Faqir. Die Faqir sind die Armen. Und als zweite Gruppe, nehmen wir sie gleich dazu, hat Allah subhanahu wa ta'ala die Miskin genannt. Die Miskin sind die Bedürftigen. Beide Gruppen von Menschen sind Menschen, die offensichtlich nicht genug Geld oder Besitz haben. Und die Frage ist, was ist der Unterschied zwischen einem Bedürftigen und einem Armen oder einem Fakir und einem Miskin oder Miskin einem Fakir? Und Allah subhanahu wa ta'ala hat zuerst einmal den Armen erwähnt. Bleiben wir bei den deutschen Begriffen. Ich habe ja schon übersetzt, welche das im Arabischen sind. Im Deutschen haben wir, oder wenn es um die Armen geht, geht es hier um Menschen, denen es sehr schlecht geht finanziell. Und bei den Miskin, bei den Bedürftigen, geht es um Leute, denen es besser geht als den Fakir. Allerdings haben sie auch nicht genug, um ihre Grundbedürfnisse zu stillen. Insofern haben wir die erste Gruppe von Menschen, denen es sehr schlecht geht, und die zweite Gruppe von Menschen, denen es schlecht geht. Die ersten, wir unterteilen es und sagen, die erste Gruppe, die Armen, sind diejenigen, die nicht einmal die Hälfte ihrer Grundbedürfnisse erfüllen können. Das heißt also beispielsweise, er braucht 100 Euro im Monat für sich und für seine Familie zum Essen, und er hat nicht einmal 50 Euro zur Verfügung. Oder seine Miete kostet 200 Euro, aber er hat monatlich nur 100 Euro zur Verfügung. Oder weniger, besser gesagt. Solch eine Person nennt man Fakir. Fakir kommt im Arabischen Wort von Faqara, von Verb Faqara, und daher kommen auch die Wirbelsäulen, Knochen der Wirbelsäule, die nennt man auf Arabisch Faqarat. Und der Fakir ist quasi derjenige, dem der Rücken gebrochen worden ist aufgrund seiner großen Armut. Das heißt, er ist unbemittelt, er kann sich nicht fortbewegen, weil er eben nicht genug Eigentum hat, wie jemand, der tatsächlich sich nicht fortbewegen kann. Und deswegen ist diese Gruppe von Menschen ärmer dran als die Miskin. Die Miskin sind Leute, sie haben Geld, sie haben vielleicht sogar auch Eigentum und vielleicht auch wertvolles Eigentum, aber es reicht nicht für sie, um über die Runden zu kommen, damit sie so leben, wie die Leute ihresgleichen normalerweise leben würden. Und diese Fallunterscheidung machen wir deswegen, weil Allah subhanahu wa ta'ala die Fakir erwähnt hat und auch die Miskin erwähnt hat. Und diese Reihenfolge macht Sinn, weil erstmal wird derjenige erwähnt, dem es sehr schlecht geht, und dann dem erwähnt, dem es besser geht. Und beiden Gruppen von Menschen darf man Zakat geben. Was ist der Beweis für die Unterscheidung zwischen diesen zwei Gruppen, dass ein Armer nicht gleich wie ein Bedürftiger ist? Der Beweis dafür ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala im Quran al-Karim von Menschen gesprochen hat in Surat al-Kahf. Hat er die Geschichte erwähnt von Musa alayhi salam mit Al-Khadr. Ihr wisst ja, dass Allah subhanahu wa ta'ala Al-Khadr alayhi salam zu Musa alayhi salam geschickt hat und ihm gesagt hat, dass er oder mit ihm eine Tour durchgegangen ist mit drei Stationen. Und eine dieser Stationen war, dass sie auf ein Schiff getroffen sind. Und dann heißt es im Koran Karim sinngemäß, dass dieses Schiff Bedürftigen, also Miskin Menschen gehörte. Was haben sie also mit dem Schiff gemacht? Sie haben Menschen transportiert, wie ein Taxifahrer mit seinem Auto Leute transportiert von A nach B. Jemand, der ein Schiff besitzt und dadurch Leute transportiert, der ist nicht wirklich arm, denn er hat Kapital. Aber was bringt es uns, ihm zu sagen, verkauf dein Kapital und lebe dann von dem Geld, das du dadurch erhältst, wenn er dann kein Transportmittel mehr hat, um seinen Unterhalt zu verdienen? Und deswegen sagt man weder dem Miskin, der von diesem Kapital lebt, nicht, dass er sein Schiff verkaufen muss, und auch nicht der Taxifahrer, dass er sein Auto verkauft, auch nicht jemand, der vielleicht sogar ein Haus besitzt und von der Miete des Hauses lebt, aber diese Miete ihm nicht ausreicht, dem sagen wir auch nicht, verkauf dein Haus, damit du danach von dem Geld leben kannst, weil das ist ja die Basis seiner Existenz ist ja dieses Haus, von dessen Einnahmen, von dessen Miete er lebt. Und all dies ist entnommen aus dieser edlen Ayah im Koran al-Karim. Und auch hat der Prophet alayhi salatu wassalam nie gesagt, oh Allah, ich bitte dich darum, oder ich suche Zuflucht vor al-Maskana, das heißt die Bedürftigkeit, sondern hat Zuflucht gesucht vor Al-Faqr, vor der Armut. Ja, weil die Armut ist tatsächlich etwas, was einen abhält davon, sich in Anführungsstrichen, wenn wir metaphorisch sprechen wollten, sich fortzubewegen, fortzuschreiten. Aber die Bedürftigkeit eben nicht. Die Bedürftigkeit eben nicht. Das eine ist ein viel schlechteres Verhältnis als das andere. Und der eine kann sich fortbewegen, aber nur in gewissen Maßen, und der andere kann sich gar nicht mehr fortbewegen. Wie dem auch sei, das ist die richtige Ansicht unter den Ulama, rahimahumullah ta'ala, dass es einen Unterschied gibt zwischen diesen Zweien und dass der Miskin besser dran ist als der Fakir. Letztendlich könnte man sich fragen, warum machen wir diese Fallunterscheidung überhaupt? Es hätte doch ausreichen können, dass wir einfach über den Miskin sprechen und den Miskin sozusagen, wenn man die Zakat dem Miskin erlaubt, dann erst recht dem Fakir. Aber das ist eine zusätzliche Verdeutlichung im Koran al-Karim, denn wenn man die Personengruppen einzeln aufzählt, dann ist es einem klarer und viel weniger Fragen werden oder bleiben unbeantwortet. Und mit Sicherheit gibt es noch andere Weisheiten, warum man sie einzeln auflistet. Insofern haben wir den Fakir und haben ebenfalls den Miskin. Dann geht es weiter, die Frage, wenn wir jetzt über den Fakir und den Miskin sprechen, lautet, ist, das sind ja alles in Anführungsstrichen arme Menschen. Und die Frage ist, ab wann gilt man nicht mehr als arm? Gibt es ein Hadith oder eine Aya oder eine bestimmte Anzahl an an Geld, die man besitzen muss, damit man nicht mehr als armer Mensch gilt. Wir beantworten die Frage einmal hypothetisch und sagen, stellen wir uns vor, im Hadith gäbe es eine Angabe, die uns besagt, wenn jemand so und so viel Geld besitzt, gilt er nicht mehr als bedürftig und folglich darf er auch keine Zakat nehmen. Das wäre in einer Hinsicht ein Problem. Es würde zwar die Frage beantworten, aber es wäre ein Problem, weil die Zeiten ändern sich. Mit anderen Worten, was man sich heute mit einem Dinar kaufen kann, ist nicht das Gleiche, was man sich früher mit einem Golddinar kaufen konnte. Und deswegen ist es einfacher oder sinnvoller und anpassungsfähiger, wenn die Scharia das abhängig macht vom Urf, das heißt von dem, was gang und gäbe ist. Das heißt, arm gilt der, der in der Gesellschaft als Armer betrachtet wird. Und das kann man natürlich individuell auch errechnen und festlegen. Und das wird ja auch teilweise in Deutschland genauso gemacht. Aber die Frage ist, soll man das universell festlegen oder lieber jeder Gesellschaft für sich? Und zweifellos ist das Zweite einfacher und anpassen. Wie gesagt, das spricht eher für die Anpassungsfähigkeit der islamischen Scharia auf jeden Ort und auf jede Begebenheit. Was machen wir aber dann mit dem folgenden Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, in dem Abdullah bin Mas'ud berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam Folgendes gesagt hat. In diesem Hadith geht es unter anderem um die Warnung davor, zu betteln und Zakat oder Sadaqa zu verlangen, obwohl man nicht dazu, obwohl man dafür keine gesetzliche Erlaubnis hat. Der Prophet a.s.w. sagt in dieser Überlieferung, wer bettelt, obwohl er genug hat, wird am Tag der Auferstehung mit Wunden, mit Kratzern oder Verletzungen im Gesicht erscheinen. Dann sagte er, radiallahu ta'ala anhu, das heißt Ibn Mas'ud, O Gesandter Allahs, was bedeutet es, genug zu haben? Er sagte, 50 Dirham oder dasselbe an Gold. 50 Dirham oder dasselbe an Gold. Was bedeutet 50? Erstmal 50 Dirham sind 50 Silbermünzen von damals gewesen. Und wir kennen ja von der Zakat, dass 200 davon etwa 595 Gramm sind. Da kann man sich den Dreisatz ja ausrechnen. Und dasselbe an Gold, das Verhältnis von Dirham zu Gold war 1 zu 10. War 1 zu 10. Das heißt, 10 Dirham war ein Dinar. 10 Dirham war ein Dinar. Insofern haben wir hier 50 Dirham oder eben 5 Dinar mit den Währungen von damals. In diesem Fall hätte der Prophet a.s.w. das festgelegt. Aber richtigerweise geht es in diesem Hadith nicht um eine universelle Festlegung für alle Zeiten, sondern damals waren 50 Dirham und beziehungsweise 5 Dinar derjenige Betrag, den man, wenn man ihn besaß, einen nicht mehr zu den Armen und Bedürftigen gehören ließ. Und dementsprechend kann man das, wie wir gesagt haben, für die heutige Zeit, in der heutigen Gesellschaft ausrechnen, beziehungsweise schaut man, wie viel braucht man denn zum Essen, zum Trinken, zum Wohnen täglich oder monatlich, und dann weiß man, und dementsprechend werden natürlich auch die Gelder bezahlt in Ländern, in denen es zum Beispiel Arbeitslosengeld gibt oder Sozialhilfe gibt. Das wird natürlich in etwa daran angepasst, und das kann ein sinnvoller Maßstab auch sein, um sich zu orientieren daran, ob jemand genug hat oder ob er nicht genug hat. Insofern sagen wir, die Scharia hat richtigerweise das nicht für alle Zeiten festgelegt, sondern es ist individuell anpassungsfähig für jede Zeit und für jeden Ort und für jede Gesellschaft unter sich. Und außerdem der genannte Betrag im Hadith auch macht ja auch keinen Unterschied zwischen den Personen an sich. Es gibt manche Personen, sie kommen mit 50 Dirham aus. Es gibt andere, sie kommen nicht mit 50 Dirham aus. Stellt euch vor, jemand ist krank und hat Unterhaltskosten die eines Gesunden übersteigen, weil er einen Arzt bezahlen muss oder einen Pflegedienst sich leisten muss und so weiter und so fort. Deswegen, all dies hängt von Person, ist unterschiedlich von Person zu Person. Der nächste Punkt, den wir machen, Unterscheidung, die wir machen müssen, auf die wir achten müssen, ist, es gibt Leute, die bedürftig und faqir sind, bedürftig oder faqir sind, aber trotzdem kein Anrecht haben auf die Zakat. Sie sind bedürftig oder faqir, aber sie haben trotzdem kein Anrecht auf die Zakat. Wie kann das sein? Ganz einfach, der Islam unterstützt nicht die Arbeitslosigkeit. Dass jemand also sagt, ich möchte nicht arbeiten, ich lebe lieber von dem Geld anderer Leute. Beziehungsweise auf unser Kapitel angewandt, ich lebe lieber vom Geld der Zakat. Der so und so wird mir sowieso Zakat geben, das reicht mir für das ganze Jahr. Weil er zum Beispiel einen reichen Freund hat. Das ist nicht in Ordnung und diese Person darf auch keine Zakat bekommen. Wer ihr Zakat gibt, dessen Zakat ist ungültig. Warum? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt in einer Überlieferung, لا تحل الصدقة لغني ولا ذي مرة ولا لذي مرة سوي. Das heißt, sinngemäß übersetzt, Abdullah ibn Amr berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, die Zakat ist nicht für jemanden, der reich oder kräftig ist. Die Zakat ist nicht für jemanden, der reich oder kräftig ist. Reich ist klar, hat Eigentum, er braucht das Geld nicht. Und kräftig meint es, dass jemand imstande ist, seinen eigenen Unterhalt zu verdienen. Und wir machen immer eine Unterscheidung, wenn man jemand, also wenn, ob jemand, im, es gibt zwei Fälle, in denen beiden man die Zakat bekommen darf, in Bezug auf den Ausdruck kräftig. Einmal, wenn jemand nicht kräftig ist, das heißt, er kann seinen eigenen Unterhalt nicht verdienen, weil er zum Beispiel krank ist und aufgrund dieser Krankheit kann er keine Arbeit annehmen. Oder der zweite Fall ist, er könnte sehr wohl, er ist kräftig, aber er findet keine Arbeit, die er annehmen kann. Entweder findet er keine Arbeit, überhaupt keine Arbeit, oder er findet eine Arbeit, aber die ist nicht halal. Insofern, in all diesen Fällen gilt er, als wäre er nicht kräftig und ist dementsprechend, darf er dann auch von der Zakat etwas nehmen. Aber ansonsten, wenn jemand sagt zum Beispiel, ich möchte lieber studieren und deswegen nehme ich von der Zakat, sagen wir, nein, das geht nicht. Studieren ist keine Pflichtangelegenheit und seinen eigenen Unterhalt zu verdienen, das ist deine Aufgabe, solange du nicht jemanden hast, der dich finanziert. Das ist eine andere Sache. Aber hier geht es darum, dass jemand sagt, ich möchte von der Zakat nehmen. Von der Zakat darf man nur profitieren, wie wir gesagt haben, wenn man zu diesen 8 Kategorien gehört und wenn man bedürftig ist, dann gehört dazu, dass man natürlich also weder reich ist, und das heißt ja, deswegen ist man ja bedürftig, und gleichzeitig darf man auch nicht die Möglichkeit haben, selbst arbeiten zu können. Denn es könnte ja auch jemand sagen, ich könnte arbeiten, aber ich finde keine Arbeit, die mir gefällt. Oder ich finde keine Arbeit, wo ich so viel verdiene, wie ich es mir vorstelle. Das sind verschiedene, das sind Geschmacksfragen, die kann jeder für sich selbst beantworten, aber es berechtigt einen deswegen noch lange nicht, von der Zakat etwas zu nehmen. Die dritte Kategorie nach den Armen und den Bedürftigen sind die mit der Zakat beschäftigt sind. Das ist eine Angelegenheit, die leider in der heutigen Zeit immer weniger eine Rolle spielt, weil die Menschen sich immer mehr entfernen von diesem gewaltigen System der Zakat, die jegliche Art von Steuern überflüssig machen würde. Hier geht es um die Personen, die die Zakat von den Leuten eintreiben. Die Leute, die vom Imam hinausgeschickt werden, um die Zakat von den Leuten zu nehmen. Auch diese Personen, das sind die beschäftigt sind. Nicht damit gemeint sind diejenigen, die die Zakat verteilen an die armen Bedürftigen. Denn das Verteilen an die armen Bedürftigen ist normalerweise die Aufgabe desjenigen, der die Zakat selbst zu zahlen hat. Aber gemeint sind diejenigen, die Zakat von den Leuten eintreiben. Das ist die Al-Amilina alayha, wie es im Eden Quran al-Karim heißt, die damit beschäftigt sind. Als viertens diejenigen, deren Herzen vertraut gemacht werden sollen. Al-Mu'allafa Qulubuhum. Und hiervon gibt es zwei Kategorien, deren Herzen vertraut werden sollen. Da gibt es auf der einen Seite Muslime und auf der anderen Seite Kuffar. Was die Muslime angeht, so handelt es sich hier um Muslime, die schwach sind im Glauben, die, bei denen man die Befürchtung hat, dass sie vom Glauben abfallen. Solche Menschen zu unterstützen mit der Zakat hat nichts damit zu tun, ob sie arm sind oder reich sind, sondern sie werden allein deswegen unterstützt mit Geld, damit man sie in ihrem Iman festigt, damit sie sehen, dass der Islam nicht nur zur Brüderlichkeit aufruft, sondern dass auch die Anhänger des Islam diese Brüderlichkeit umsetzen. Das sind die zwei, oder das ist die Gruppe von, das sind die Muslime. Die zweite Gruppe von Leuten, deren Herzen vertraut gemacht werden sollen, sind die Ungläubigen, das heißt die Nicht-Muslime, alle, die nicht an den Islam glauben. Das sind Leute, die nicht daran glauben, das heißt, sie sind ungläubig dem Islam gegenüber. Und das hat der Prophet a.s.w. auch deutlich praktiziert. Und zwar sagte Safwan ibn Umayyah, radiallahu ta'ala anhu, er war natürlich am Anfang noch kein Muslim, sagt, aber später erzählt er, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat mir am Tag von Hunain, das war eine Schlacht, die wurde nach dem Ort genannt, wo sie stattgefunden hat, er sagt, er hat mir am Tag von Hunain so viele Dinge gegeben, während er von allen Geschöpfen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, während er von allen Geschöpfen derjenige war, den ich am meisten hasste, am meisten verabscheute. Er gab mir so lange, bis er von allen Geschöpfen derjenige war, den ich am meisten mochte. Und hier sehen wir ein sehr schönes Beispiel darin, dass das Geld für den Propheten sallallahu alaihi wasallam nichts anderes war als Mittel zum Zweck. Er hat dieses Geld, was er von den Menschen bekommen hat durch die Zakat, nicht für sich ausgegeben, nicht für seine Familie ausgegeben. Und wie wir sehen werden später, er darf es nicht einmal für sich und seine Familie ausgeben, nicht mal annehmen, sondern hat der Prophet ﷺ das als Staatsoberhaupt eingenommen, damit er es für die Menschen wieder ausgibt. Und subhanallah, wenn man dadurch einen Menschen von der Hölle retten kann und ihn den rechten Weg weisen kann, dann ist es dieses Geld zweifellos wert. Dafür gibt es, wie gesagt, mehrere Beispiele, in denen der Prophet ﷺ das gemacht hat. Und da gab es ja dieses berühmte Ereignis, bei dem der Prophet ﷺ einmal, auch wenn es jetzt nicht direkt um die Zakat ging, nachdem er verschiedenen Beduinen und Arabern von der Beute etwas gegeben hat und verschenkt hat und dem einen Hunderte von Tiere geschenkt hat, dem anderen weiß nicht was alles geschenkt hat und sogar die Ansar, die Leute aus Medina, bereits schlechte Gedanken bekommen haben. Warum hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihnen nichts gegeben und den anderen hat er etwas gegeben? Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam seinen berühmten Satz. Er sagte, er hat sie alle zusammen versammelt, damit sie, damit er von ihnen hört, was sie zu sagen haben. Oder vorher hat er sich informiert, was sie zu sagen haben. Dann hat er sie alle zusammen versammelt und hat zu ihnen gesagt, seinen berühmten Satz: Seid ihr etwa nicht damit zufrieden, dass die anderen Menschen mit Schafen und Kamelen nach Hause zurückkehren und ihr kehrt zu Hause zurück mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und so hat er ihnen diese Lektion erteilt, dass diese Güter in dieser Welt benutzt er alaihi salatu wasalam, weil er demjenigen, den er dieses Geld gegeben hat, um ihn Angst hat. Er hat Angst um seinen Glauben, deswegen hat er ihm dieses Geld gegeben. Aber den anderen, den Ansar, er hat sich auf ihren Glauben verlassen und er wusste, dass er ihnen nichts geben braucht. Und so war es auch und sie waren standhaft und sie haben etwas viel Besseres mit nach Hause genommen als Gold und Silber und irgendwelche Tiere, die blöken oder andere Geräusche machen. Das sind die zwei Kategorien, einmal Muslime, einmal Nicht-Muslime. Was auch dazu gehört als quasi Unterkategorie sind, also als Unterkategorie der Nicht-Muslime, wir haben gesagt, Nicht-Muslime, damit man ihre Herzen gewinnt. Aber was auch die Gelehrten, rahimahullah ta'ala, dazu zählen, sind Menschen, Nicht-Muslime, vor deren Übel man sich beschützt. Vor deren Übel man sich beschützt, indem man ihnen Geld gibt, damit sie eben den Islam und die Muslime in Frieden lassen und nicht angreifen. Oder damit man durch dieses Geld an andere Menschen gelangt, durch diese anderen Menschen gelangt, indem sie einen den Weg ebnen, dass man zum Islam aufrufen kann zum Beispiel. All diese Sachen sind letztendlich, geht es ja nämlich, warum gehört das dazu? Weil du willst ja die Herzen der Menschen dadurch gewinnen. Ob du das jetzt direkt machst mit der Person, deren Herz du gewinnen möchtest, oder über einen Umweg, spielt keine Rolle. Letztendlich willst du das Herz von manchen Menschen gewinnen. Das ist die dritte Kategorie, vierte Kategorie gewesen. Die fünfte Kategorie ist der Loskauf von Sklaven. Damals gab es Sklaven, das ist heute nicht mehr aktuell, heißt aber nicht, dass es nicht eines Tages wieder aktuell werden kann. Und im Gegenteil, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sogar deutlich darauf hingewiesen, dass es wieder aktuell werden wird. Und deswegen braucht sich keiner verwundern oder lustig darüber machen, dass wir uns hin und wieder auch einmal unterhalten über das Thema der Sklaverei. Warum? Weil es wird eines Tages, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wieder passieren, dass Menschen versklavt werden. Und dann wird uns kein Gesetz der Welt helfen, wie wir damit umzugehen, außer der Islam. Außer den Islam. Auch wenn es heutzutage nicht aktuell ist, so lernt der Scharia-Student nicht nur Dinge, die für ihn persönlich aktuell sind, weil auch in der jetzigen Gesellschaft, in der du lebst, kann es sein, dass du niemals Schafe und Kühe haben wirst, von denen du Zakat zahlst. Aber es gibt andere Leute, die davon betroffen sind. Und genauso, wenn die Leute nicht heute leben, die davon betroffen sind, aber in den ersten 100 Jahren, so muss das Wissen trotzdem bewahrt werden, damit es nicht verloren geht. Insofern, auch für den Loskauf von Sklaven, und das zeigt auch, dass der Islam den Muslim dazu anspornt, seinen gläubigen muslimischen Sklaven, wenn er einen hat, frei zu lassen. Und das ist eine der größten Taten überhaupt. Und derjenige Mensch, der einen Sklaven befreit, den wird Allah subhanahu wa ta'ala von der Hölle befreien. Und hier sehen wir sehr schön, dass der Islam die Menschen anspornt, Gutes zu tun, gerade wenn es um die Freiheit seiner gläubigen Geschwister geht. Die sechste Gruppe von Menschen sind die Verschuldeten. Al-Gharimin, wie es im Koran al-Karim heißt, die Verschuldeten. Und unter Verschuldeten verstehen wir verschiedene Beispiele. Was Verschuldete sind, das ist, denke ich, mehr als deutlich. Aber wir stellen uns die Frage, wodurch sind diese Schulden zustande gekommen? Wenn diese Schulden zustande gekommen sind, auf Halal-Art und Weise, dann ist es unproblematisch. Wie zum Beispiel, jemand nimmt Schulden auf sich, um einen Konflikt zu schlichten. Zwei Leute sind im Streit, weil der eine dem anderen etwas schuldet. Da kommt ein Dritter und leiht sich Geld, um dem Gläubiger sein Geld zu bezahlen, damit dieser Streit geschlichtet ist. Solch eine Person, die Schulden auf sich nimmt, hat das Recht, auch von der Zakat etwas zu bekommen. Das wäre ein Beispiel dafür, dass jemand auf halal Art und Weise Streit geschlichtet hat. Eine zweite Art wäre, wenn er jemand nicht genug Unterhalt hat. Da haben wir gesagt, er wäre ein Miskin. Also wenn jemand nicht genug Geld hat für sich und seine Familie, wobei er natürlich nicht verschwenderisch lebt, hat nicht genug Geld, und er braucht Geld, er könnte die Zakat nehmen, aber er findet niemanden, der ihm Zakat bezahlen kann, weil sie zum Beispiel die Leute schon Zakat bezahlt haben, die neue Zakat-Zeit ist noch nicht eingetroffen, und er findet niemanden, der ihm zahlen kann, dann möchte er sich Geld leihen. Und später findet er jemanden, der Zakat bezahlt. Dann kann man dadurch die Schulden begleichen. Das ist eine Art. Das sind alles Beispiele gewesen dafür, dass jemand auf halal Art und Weise Schulden gemacht hat. Es könnte aber auch sein, dass jemand auf verbotene Art und Weise Schulden macht, wie jemand, der sich Geld leiht, um etwas Verbotenes zu machen, wie eine verbotene Reise oder um Glücksspiel zu betreiben oder um etwas Haram zu begehen und so weiter und so fort. In diesem Fall kommt es darauf an, wenn wir jemanden kennen, der Schulden hat und wir möchten ihm durch die Zakat helfen und diese Schulden sind durch Haram Art und Weise entstanden, kommt es darauf an. Hat diese Person Tauba gemacht, dann dürfen wir ihr Zakat geben, damit wir sie aus dieser brenzlichen Lage retten. Denn dadurch unterstützen wir ihn nicht bei seiner Sünde. Hat er allerdings keine Tauba gemacht und es besteht die Gefahr, dass wir ihn dabei unterstützen, dann geben wir ihm davon nichts. Dann geben wir ihm von der Zakat nichts. Sollte er dennoch arm oder bedürftig sein, dann kann man ihn durch die Zakat unterstützen, aber nicht, indem man ihm das Geld direkt gibt, denn dadurch würde er eventuell etwas Verbotenes kaufen. Und man kann jemanden anderes damit beauftragen, dass er ihm dabei, dass er ihm das Nötige kauft, was er braucht. Weil wenn man ihm das Geld direkt geben würde, würde er eventuell das Geld für Verbotenes ausgeben. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Quran al-Karim, وَلَا تُؤْتُ السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ. Das heißt, gebt nicht den Toren euren Besitz. Die Toren sind die Menschen, die schwachsinnig sind. Auf Arabisch Safih. Jemand, der sein Geld für Haram ausgibt, ist schwachsinnig. Jemand, der sein Geld für Zina ausgibt oder Zinsen oder weiß nicht was, der ist schwachsinnig. Diesen Menschen darf man kein Geld geben. Oder jemand, der auch verschwenderisch lebt. Jemand, der zum Beispiel, er könnte seine Hochzeit gemäß seines Statuses für zum Beispiel 2000 Euro organisieren, aber er macht es nicht für 2000, sondern er mietet sich eine Halle und einen Sänger und offenes Buffet und macht sich dadurch Schulden von 50.000 Euro. So eine Person ist Safih und sein Geld gehört sogar eingefroren, damit er es nicht für solche Zwecke ausgibt. Das nennt man auf Arabisch Hajr, wenn man jemandem sein Geld jemanden entmündigt hinsichtlich seines Geldes. Weil das ist die armen Bedürftigen und andere Menschen haben eher Anrecht darauf, als dass jemand sein Geld verschwenderisch ausgibt. Insofern, das ist auch ein schöner Hinweis darauf, warum viele Menschen Angst vor der Scharia vielleicht haben, weil dann viele Menschen nicht mehr über ihr Geld durch Haram verfügen würden. Natürlich, weil die Scharia wird nicht unterstützen, dass du mit deinem Geld machst, was du willst, sondern darfst mit deinem Geld nur das machen, was die Scharia erlaubt. Denn das Geld ist ja Allahs, subhanahu wa ta'ala, und er erlaubt dir lediglich das damit zu machen, was er dir damit erlaubt hat und sonst nicht mehr. Das ist die sechste Gruppe von Leuten, denen man Zakat geben darf. Die siebte Gruppe, einfach im Koran, ist die eine interessante Gruppe, weil die zu verschiedenen Ansichten geführt hat, unter den Ulama, rahimahumullah ta'ala, das sind die Menschen auf Allahs Weg. So heißt es im Koran wortwörtlich, fi sabilillah, auf Allahs Weg. Auf Allahs Weg, darunter versteht man, oder die Mehrheit der Ulama, rahimahumullah ta'ala, dazu gehören die Malikiyya, Shafi'iyya und Hanbaliyya, die Mehrheit der Ulama versteht darunter die Menschen, die Mujahidun, diejenigen, die im Dschihad sich befinden und man kann sagen, quasi die freiwillige Soldaten und nicht Berufssoldaten, weil Berufssoldaten haben ihr eigenes Gehalt. Das hat damit nichts zu tun. Auch wenn wir normalerweise nicht auf Meinungsverschiedenheiten eingehen, aber manche Ulama, und das bekannterweise die Hanafiya, sie versteht hierunter jeden guten Zweck. Jeden guten Zweck. Sie sagen auf Allahs Weg, sie sagen auch wenn du eine Moschee baust, ist das auf Allahs Weg. Auch wenn du ein Buch druckst, das ist auf Allahs Weg. Und so weiter und so fort. Jede gute Tat verstehen sie darunter. Aber das ist, wie gesagt, die Mehrheit der Ulama, rahimahumullah ta'ala, verwirft diese Ansicht. Denn sie ist sprachlich korrekt. Sie ist sprachlich korrekt, aber sie passt nicht in den Kontext der Ayah im Koran al-Karim. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat nämlich 8 Gruppen erwähnt. Und wenn du sagst, all diese 8 Gruppen, also wenn du sagst, man darf Zakat nur diesen 8 Gruppen geben, und dann sagst du gleichzeitig aber eine dieser 8 Gruppen, bedeutet, dass man es für alle gute Zwecke geben kann, sowohl die 7 als auch alle anderen, die nicht erwähnt worden sind, dann macht diese Einschränkung der Eier gar keinen Sinn mehr. Das heißt nämlich, die Zakat darf nur gegeben werden, dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. und du sagst 1, 2, 3, 4, 5, 6 und beim siebten sagst du, du darfst es für jeden Mutzweck geben und dann sagst du 8. Also das macht keinen Sinn. Erstens, weil die Einschränkung dadurch verloren geht und worauf das Wort im Arabischen Innama hinweist und es wurde übersetzt mit nur. Und zweitens, weil das rhetorisch gesehen schwach ist. Also rhetorisch gesehen ist es schwach, sechs Sachen aufzuzählen, die speziell sind, spezielle sechs Kategorien von Menschen. Dann sagst du als siebtes eine Kategorie, die alle Menschen beinhaltet, quasi, also alle, denen man was Gutes tut. Und dann achtens erwähnst du wieder eine spezielle Kategorie. Rhetorisch gesehen würde es funktionieren, wenn diese allgemeine Gruppe als letzte oder als erste erwähnt würde. Als erste und dann kämen danach sieben Beispiele dafür. Oder sieben Beispiele und danach als versus Fisabilillah quasi für alle gute Zwecke. Das würde funktionieren, das kommt auch im Koran an mehr als einer Stelle vor. Aber sechs zu erwähnen und dann eine allgemeine und dann wieder eine spezielle wie die sechs vorher, das haben die Mehrheit der Ulama rahimahum ta'ala verworfen. Und auch für die Praxis sollte man sich überlegen, yani, dass man seine Zakat jemandem gibt, bei dem alle Gelehrten sich einig sind darüber, dass man sie auch geben darf. Warum soll man seine Zakat jemandem geben, bei der die Gelehrten unterschiedlicher Ansicht sind, ob man die Zakat für diese Person geben darf? Deswegen gibt man sie lieber einer Person, über die sich die Ulama, rahimahumullah ta'ala, alle einig sind. Aber das ist gut, manchmal zu wissen, dass es auch andere Ansichten gibt, damit man es den Leuten nicht übel nimmt. Aber das ist nicht das, was ich lehre. Achtens, der Sohn des Weges, Ibn al-Sabil. Ibn al-Sabil ist derjenige, der auf einer Reise ist und während der Reise ist er quasi gestrandet. Das heißt, er kann nicht mehr weiterreisen, weil er entweder nicht genug Geld hat, um weiter nach Hause zu reisen. Und es geht hier darum, dass er wieder nach Hause reisen kann und nicht weiter in den Urlaub zum Beispiel. Und es geht darum, dass er nicht nach Hause reisen kann, weil er zum Beispiel das fehlkalkuliert hat oder weil er bestohlen worden ist oder weil sein Auto kaputt gegangen ist, damit er nicht gerechnet und so weiter und so fort. Dann kann man ihm dabei helfen von der Zakat und ihm sein Bahnfahrticket oder seine nächste Mitfahrgelegenheit bezahlen oder seinen Flug bezahlen, je nachdem, den Umständen entsprechend, damit er auch wieder nach Hause zurückkehren kann. Und auch diese Person, sei darauf hingewiesen, sie kann stinkreich sein. Kann sein, dass sie zu Hause sehr reich ist. Aber hier geht es darum, dass sie keinen Zugriff hat auf ihr Geld. Sie ist reich, aber sie hat keinen Zugriff drauf. Und jemand, der reich ist und keinen Zugriff auf sein Geld hat, der fühlt sich eigentlich gerade so, als wäre er arm. In diesem Fall ist es natürlich besser, wenn du in diese Lage kämst, dass du nicht Zakat-Geld nimmst, sondern dass du Geld leihst und dann dieses Geld zurückbezahlst. Allerdings ist es nicht deine Pflicht, aber es könnte ja sein, dass jemand sagt, ich möchte dir keine Zakat geben, aber ich möchte dir Geld leihen. Dann nimmst du das auch an, weil du hast ja Geld zu Hause, wenn du Geld zu Hause hast. Wie dem auch sei, der Sohn des Weges, um ihm Zakat zu geben, es hängt nicht davon ab, ob er reich ist oder arm ist. Es geht darum, dass er auf Reise ist und keinen Zugriff auf sein Vermögen hat, sodass er nicht nach Hause mehr reisen kann. Das sind, wie gesagt, die acht Kategorien gewesen, die Allah subhanahu wa ta'ala im Koran al-Karim erwähnt hat. Es sei angemerkt, dass man einer Person, die Zakat bedürftig ist, nicht nur Zakat geben darf, damit sie selbst genug hat, sondern auch für jede Person, die unter seiner Obhut ist. Stellt euch vor, ein Vater hat eine Ehefrau und hat Kinder und er hat nicht genug Geld, weder für sich noch für seine Familie. So darf man sowohl ihm geben und man darf ihm auch mehr geben, sodass es nicht nur für ihn reicht, sondern auch für seine Frau oder auch für seine Kinder, je nachdem, wie viel Zakat man eben zur Verfügung hat. Wir haben gesprochen über die Zakat und wir meinten damit die Zakatul Mal, das heißt die Zakat, die man für sein Vermögen zahlen muss. Aber wir wissen, es gibt noch eine zweite Form der Zakat, und zwar die Fitr Zakat am Ende von Ramadan. Und hier heißt es im Koran, heißt es in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass diese Zakat den Miskin bezahlt wird. Und wenn es den Miskin bezahlt werden darf, dann erst recht den Fakir. Den Fakir geht es nämlich noch schlechter als den Miskin. Jeder Miskin, jeder Miskin, der Zakat bekommen darf, aufgrund seiner Bedürftigkeit, so ist die Bedürftigkeit beim Fakir ja erst recht vorhanden, weil es ihm ja schlechter geht. Das sind die Gruppen, die im Hadith erwähnt wurden ausdrücklich, und deswegen sollte man sich auch darauf beschränken und seine Zakat nicht den anderen Kategorien geben, sondern nur diesen ersten zwei, den Fakir und den Miskin, weil diese ausdrücklich erwähnt worden sind. Nachdem wir gelernt haben, wem man Zakat geben darf, stellt sich die Frage, wem man keine Zakat geben darf. Das heißt, normalerweise ergibt sich das nicht aus den acht Kategorien, dass alle anderen nicht Zakat-bedürftig sind. Das ist richtig, aber es gibt Ausnahmen, die wir machen müssen. Und zwar gehört dazu in erster Linie die Familie des Propheten sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala hat es verboten, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam Zakat nimmt, und ebenso diejenigen Menschen, die von ihm oder von seiner Familie abstammen. Und so sagte er sallallahu alaihi wa sallam in einem Hadith: Wahrlich, diese Spenden sind nichts als der Schmutz der Menschen, und sie stehen weder Muhammad noch der Familie Muhammads sallallahu alaihi wasallam zu. Und diese Zakat oder diese Sadaqa, eine Weisheit dahinter, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sie nicht genommen hat, ist, damit niemand ihm den Vorwurf machen kann, dass er das Geld für sich beansprucht hat und für seine Zwecke ausgegeben hat. Und damit auch nach ihm keiner diese Sache ausnutzt und sagt, ich gehöre zur Familie des Propheten sallallahu alaihi wasallam, folglich gebt mir Geld. Und denn die Liebe zur Familie des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist Bestandteil unserer Religion zweifellos, aber damit nicht übertrieben wird, hat hier die Scharia eine Schranke gesetzt. Insofern ist es für sie nicht erlaubt, die Sadaqa oder Zakat zu nehmen. Und an dieser Stelle stellt sich die Frage, welche Personen gehören zur Familie des Propheten sallallahu alaihi wasallam? Sind es nur diejenigen, die direkt vom Propheten sallallahu alaihi wasallam über seine Tochter Fatima radiallahu ta'ala anha abstammen? Denn sie ist die einzige von seinen Kindern, die eine Nachkommenschaft hat. Oder gehören auch andere Personen zur Familie des Propheten sallallahu alaihi wasallam? Zweifellos zusammengefasst, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat einen Urgroßvater gehabt, der hieß Hashim. Und deswegen alle Personen, die von Hashim abstammen, gehören zur Familie des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Der Prophet alaihi wasallam, sein Vater hieß Abdullah und sein Vater wiederum hieß Abdul Muttalib. Und dieser hatte wiederum einen Vater, der hieß Hashim. Und alle, die von Hashim abstammen, gehören richtigerweise zur Familie des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Egal, ob einer ihrer Großväter ungläubig war oder nicht ungläubig war, das spielt keine Rolle. Also auch zum Beispiel der Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte mehrere Onkels gehabt. Manche seiner Onkel waren Muslime, manche waren keine Muslime. Das spielt keine Rolle. Alle seine Onkels, ihrer Nachkommenschaft, gehören zur Familie des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und hinzu kommt noch ein Bruder von Hashim. Also der Prophet hat einen Urgroßvater gehabt, der hieß Hashim, und dieser Hashim hat einen Bruder gehabt, der hieß Muttalib oder Al-Muttalib. Und auch diese Nachkommenschaft gehört richtigerweise zur Familie des Propheten sallallahu alaihi wasallam, da er selbst sagte: Inna banu al-Muttalib wa banu Hashim shay'un wahid. Er sagte, die Nachkommenschaft von al-Muttalib und die von Hashim sind ein und dasselbe. Sind ein und dasselbe. Und deswegen, das ist die richtige Ansicht unter den Ulama, rahimahullah ta'ala, dass sie alle ihnen die Sadaqa bzw. Zakat verboten ist. Allah azza wa jalla weiß am besten Bescheid. Wie weiß man, dass jemand zur Familie des Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam gehört? Entweder dadurch, dass man das durch Stammbäume belegen kann, denn in manchen Ländern wird das bewahrt. Und gerade in den arabischen Ländern hat das eine viel größere Bedeutung als vielleicht bei anderen. Zweitens, durch die Bekanntheit. Wenn es bekannt ist, dass eine Familie vom Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam abstammt, dann ist ihnen die Zakat eben nicht erlaubt. Und was auch dazu gehört, wir haben jetzt also zwei Personengruppen genannt, die Nachkommenschaft von Hashim und die Nachkommenschaft von Al-Muttalib. Und was auch dazu gehört, sind die von ihnen freigelassenen Sklaven. Ein Sklaven, der freigelassen wurde, nennt man Maula. Und der Maula gehört in dieser Hinsicht zu der Gruppe, von der er freigelassen worden ist. Das sind also zwei bzw. drei Gruppen von Menschen, die keine Zakat nehmen dürfen. Wenn wir über die Zakat sprechen, wie handelt es sich um die Sadaqa, um die freiwillige Spende? Und auch richtigerweise gilt das auch für die freiwillige Spende, dass sie weder das eine noch das andere entgegennehmen dürfen. Und Allah weiß am besten Bescheid. Eine zweite Ausnahme von den 8 Gruppen von Menschen, die wir machen müssen, ist neben der Familie des Propheten sallallahu alaihi wasallam die eigene Nachkommenschaft und die eigenen Vorfahren. Das heißt, deine eigenen Vorfahren, Vater, Mutter, Großvater, Großmutter, egal ob du mit einem deiner Vorfahren nur über männliche Großväter verwandt bist oder ob dazwischen auch andere waren, das spielt keine Rolle. Man darf seinen eigenen Vorfahren keine Zakat geben. Und man darf auch seinen Nachfahren keine Zakat geben. Das heißt, man darf weder seinem Sohn noch seiner Tochter noch seinem Enkel noch seiner Enkelin, all diesen darf man keine Zakat geben. Und der Grund dafür ist, dass die Scharia den Menschen und seine Vor- und Nachkommenschaft als ein und dasselbe betrachtet. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, innama Fatimatu bad'atun minni. Das heißt, Fatima ist ein Stück von mir. Und wenn sie gesetzlich gesehen wie als ein Stück von ihm selbst gilt, dann darf man sich selbst keine Zakat geben, denn dadurch profitiert man selbst von der Zakat. Der nächste Beweis ist, dass die Scharia festgelegt hat, für wen man Unterhalt zu bezahlen hat. Und deine Kinder gehören zu denjenigen, denen man Unterhalt bezahlen muss, grundsätzlich. Und wenn man ihnen Unterhalt bezahlen muss, dann würdest du dir die Zakat quasi ersparen, wenn du sie deinen eigenen Kindern gibst. Denn wenn du deinem eigenen Kind angenommen jeden Monat 500 Euro geben musst und jetzt fällt die Zakat an, du musst für deine Zakat, zum Beispiel zahlst du 200 Euro Zakat und du gibst sie jetzt deinem Kind, dann hast du dir quasi 200 gespart, weil dann gibst du eben nur noch 300 in diesem Monat plus die 200 Zakat und du hast dir 200 Euro gespart. Das heißt, als würdest du selbst davon profitieren. Und deswegen, die Kinder und die Vorfahren, das heißt die Eltern und die Großeltern, sie haben ein Anrecht darauf, dass man sie unterstützt. So viel, wie sie brauchen. Wenn wir sagen, man darf den Kindern Zakat geben, das würde bedeuten, sie sind nicht unter deiner Obhut. Aber sie sind unter deiner Obhut. Du bist für sie verantwortlich, bis sie auf eigenen Beinen stehen können. Und deswegen musst du sie unterstützen. Und Zakat wäre in diesem Fall zu wenig. Wenn jemand also sagt, ich habe aber Eltern, die brauchen Geld, und sagen wir ihnen, gib denen so viel Geld, wie sie brauchen. Wenn du danach noch Zakat zahlen musst, zahlst du Zakat aber nicht an deine Eltern, weil dann brauchen sie ja keine mehr. Der Großvater von Amr ibn Shu'aib radiallahu anhu sagte, ein Mann kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagte, wahrlich, mein Vater gibt mein Geld für seine Bedürfnisse aus. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, du und dein Geld gehören deinem Vater. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte ebenfalls, wahrlich, eure Kinder gehören zum Besten eures Erworbenen. So esst ruhig von eurem Erworbenen. Das heißt deswegen, wenn ein Vater vom Geld seines Sohnes in rechtlicher Weise nimmt, ohne ihn dadurch zu schaden, ist das kein Vergehen ist auch kein Diebstahl und kann kein Diebstahl sein, denn das Kind selbst gehört zu dem, was der eigene Vater erworben hat. Und darf man profitieren von dem, was einem man selbst erworben hat, darf man. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam das so gesagt. Und wenn das so gilt, dann darf man auch dieser Person natürlich kein Zakat geben. Wallahu a'lam. Eine weitere Person, der man Zakat wiederum geben darf, obwohl man obwohl es auch keinen Grund gibt, warum man ihr keine Zakat geben dürfte, außer vielleicht ein Scheinbeweis, ist der eigene Ehemann. Das heißt, eine Frau, wenn sie reich ist und Zakat bezahlen muss und sie hat einen bedürftigen Ehemann, dann darf sie ihrem Ehemann die Zakat geben, weil er zu den 8 Kategorien von bedürftigen Menschen, von Leuten gehört, die Zakat nehmen dürfen. Und dafür gibt es einen deutlichen Hadith über Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala an, denn seine Frau Zainab radiallahu anha wollte ihrem Ehemann Zakat geben und er war sich nicht sicher, ob er sie nehmen darf. Und als sie nachfragte, sagte er sallallahu alaihi wasallam, sie erhalten beide 2 Belohnungen. Eine, weil sie verwandt sind, die andere für die Spende. Das heißt also, für die Spende wird man belohnt, wenn man Zakat bezahlt. Und zusätzlich, weil man jemanden gewählt hat, mit dem man verwandt ist. Und dies eine Spende für einen Verwandten, für den man Zakat oder Spende geben darf, ist wertvoller, als wenn man eine Spende jemandem gibt, der wildfremd ist. Nun stellt sich die Frage, es kann manchmal passieren, dass man die Zakat bezahlt und im Nachhinein stellt sich heraus, dass diese Person doch nicht Zakat berechtigt war. In diesem Fall kommt es darauf an. Natürlich erstens, kommt auf einen ersten Fall, man war sich hundertprozentig sicher, dass man ihr geben darf. Und der zweite Fall, man war überzeugt davon, dass man dieser Person Zakat geben darf. Der dritte Fall ist, man war sich nicht sicher, ob man dieser Person Zakat geben darf. Und der vierte Fall ist, man war sich eher sicher, dass man ihr keine Zakat geben darf. In den ersten beiden Fällen gilt die Zakat und in den beiden zweiten Fällen gilt die Zakat dementsprechend nicht. Zu guter Letzt, nachdem wir über die Pflicht Sadaqa gesprochen haben, möchten wir auch ein paar Worte verlieren über die freiwillige Sadaqa. Allah subhanahu wa ta'ala hat wie beim Salah Pflichtgebete gemacht und auch freiwillige Gebete gemacht. Genauso bei der Zakat gibt es Pflichtzakat und es gibt auch eine freiwillige Spende. Beides ist eine Form von Sadaqa. Und Sadaqa kommt im Arabischen vom Wort Sadaqa. Sadaqa bedeutet die Wahrheit sprechen, beziehungsweise auch, dass man zeigt, dass man es ernst meint. Und deswegen heißt auch der Mahr, die Brautgabe, Sadaq im Arabischen. Weil der Mann dadurch beweist, dass er es ernst meint. Und die Sadaqa ist ein Beweis für den Iman der Person und ein Beweis für sein gewaltiges Gottvertrauen, da er davon überzeugt ist, dass dieses Geld von Allah Azza wa Jal bei Allah Subhanahu wa Ta'ala nicht verloren geht, sondern dass Allah Azza wa Jal ihn dafür eines Tages, nachdem er ihn zum Leben erweckt hat, belohnt. Quasi gibt niemand Sadaqa für Allah, ohne dass er daran glaubt, dass er von Allah zum Leben auferweckt werden wird und dass mit ihm Rechenschaft abgelegt werden wird und so weiter und so fort. Deswegen ist die Sadaqa einer der stärksten Beweise für den Menschen, dass er an Allah azza wa jalla und an den jüngsten Tag glaubt. Und es gibt zahlreiche Hadithe und Ayat, in denen Allah und sein Gesandter sallallahu alaihi wasallam uns anspornen, freiwillig zu spenden. Und es nicht darauf, dass wir es nicht darauf belassen sollen, nur die Zakat zu geben und das war's. Auch wenn man dadurch seine Pflicht erfüllt hat. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran al-Karim, die Gläubigen anspornend, sinngemäß, wer ist es denn, der Allah ein schönes Darlehen gibt? So vermehrt er es ihm ein Vielfaches. Allah hält zurück und gewährt, und zu ihm werdet ihr zurückgebracht. Das heißt, Allah hält zurück, unter anderem was? Seine Wohltaten, sein Rizq. Er hält zurück und eröffnet auch seine Hand für denjenigen, dem er Rizq geben möchte. Und deswegen will dir Allah subhanahu wa ta'ala durch diese Ayah sagen, unter anderem, dass du durch deine Sadaqa nicht arm wirst. Und dass dieses Geld, was du in deiner Hand hast, ein Geschenk Allahs war. Und wenn du es freiwillig für ihn ausgibst, wirst du es bei ihm wiederfinden. Aber wenn er will, verringert er auch deinen Rizq und du wirst das los, was in deiner Hand war, ohne dass du dafür belohnt wirst. Insofern spornt er uns an. Dadurch, dass er sagt, wenn du es für mich ausgibst, gebe ich es dir nicht nur im Jenseits ewig zurück, sondern sogar um ein Vielfaches. Normalerweise darf man nicht Geld geben, um mehr Geld dafür zurückzubekommen. Das wäre ein Zinshandel. Ich gebe 100 Euro unter der Bedingung, dass ich mehr als 100 zurückbekomme. Aber mit Allah Azza wa Jal darfst du das machen. Denn Allah subhanahu wa ta'ala, Allah kannst du nicht schaden. Deswegen ist quasi diese Form des Zinshandels erlaubt. Und es gibt noch viele andere Hadithe, die darauf hinweisen, wie wertvoll es ist zu spenden und dass der Muslim es zu einer regelmäßigen Aufgabe machen sollte und das zu einer Eigenschaft machen sollte. Abu Umama berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, gute Taten schützen einen vor einem üblen Ende. Gute Taten schützen einen vor einem üblen Ende. Übles Ende, wal'iyadu billah, ist, dass man zum Beispiel in einem Zustand stirbt, in dem Allah also nicht zufrieden ist. Jeder von uns begeht Fehler, jeder von uns begeht Sünden. Und wie sieht es aus, wenn Allah dich ausgerechnet in dem Moment, wo du etwas machst, was haram ist, dich zu sich nimmt? Und das ist ein übles Ende, ein schlechtes Ende. Ein gutes Ende ist ein Ende, bei dem man stirbt, während Allah subhanahu wa ta'ala mit einem zufrieden ist. Während man einen Gottesdienst verrichtet, während die eigenen Eltern mit einem zufrieden sind. Und so weiter und so fort. Und der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, weiterhin, die verborgene Spende, das heißt, sadaqatu sirr, das heißt, die Spende, die keiner mitbekommt, löscht den Zorn des Herrn. Löscht den Zorn des Herrn. Und das ist ein schöner Hinweis für jeden, der eine Sünde begangen hat. Denn zumindest, nachdem du diesen Fehler gemacht hast, spende etwas, auf das Allah subhanahu wa ta'ala mit dir nicht mehr zornig ist. Und den Kontakt zu den Verwandten aufrechtzuerhalten, erhöht das Lebensalter. Und den Kontakt zu den Verwandten aufrechtzuerhalten, erhöht das Lebensalter. Und das passt in diesem Zusammenhang, weil wie hält man den Kontakt zu Verwandten aufrecht, wenn sie arm sind, indem man ihnen Geld spendet und sich um ihre Bedürfnisse kümmert. Deswegen ist die Spende von nahen Verwandten wertvoller, aufgrund mancher Überlieferungen, die wir erwähnt haben, und auch, weil Allah subhanahu wa ta'ala dazu angespornt hat. Allah sagte, وَآتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ, das heißt, gibt dem Verwandten sein Recht. Das ist allgemein, aber dazu darunter fällt, auch wenn er Geld braucht. Und auch sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Hadith von Salman ibn Amr, er sagte, إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةَ وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اِثْنَتَانِ Sadaqatun wasila. Einem Bedürftigen etwas zu spenden, ist eine gewöhnliche Spende. Aber einem Verwandten etwas zu spenden, wird zweifach gewertet. Als Spende und als eine Art, den Kontakt zu den Verwandten aufrecht zu erhalten. Insofern ist es eine gewaltige Tat, dass man auch auswählt, wem man diese Spende gibt. Und natürlich, die Spende variiert, der Lohn der Spende variiert, je nachdem, variiert aufgrund verschiedener Faktoren. Einmal natürlich das Ikhlas. Je stärker dein Ikhlas, desto gewaltiger ist die Belohnung. Zweitens, die Spende insgeheim ist besser als die Spende offenkundig. Drittens, die Spende zu bestimmten Zeiten, wie in Ramadan, ist wertvoller als zu anderen Zeiten. Auch kann die Spende aufgrund der Not, wie Allah subhanahu wa ta'ala in Surat al-Balad darauf hinweist, die Spende in einer Situation, in der dein Bruder Geld braucht, ist wertvoller als zu spenden in einer Situation, in der er Geld weniger notwendig braucht, das Geld weniger nötig hat. An dieser Stelle stellt sich eine Frage: Darf man sein gesamtes Vermögen spenden? Darf man sein gesamtes Vermögen spenden? Denn wenn man sein gesamtes Vermögen spendet, dann ist man quasi selbst arm dran. Und die Antwort lautet, dass diese Frage hängt, oder die Beantwortung dieser Frage hängt ab von dem Iman der Person. Hängt ab von Iman der Person. Das heißt, manche Menschen, sie haben solch einen großen Iman und sind so fest im Glauben verankert, dass sie so sehr auf Allah vertrauen und keine Angst haben vor der Armut. Und sie sind davon überzeugt, dass Allah subhanahu wa ta'ala sie aufgreifen wird. Und dass Allah subhanahu wa ta'ala sie nicht im Stich lassen wird. Und zu diesen Menschen gehörte damals Abu Bakr as-Siddiq radiallahu ta'ala an. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden sein. Dieser radiallahu anhu hat einmal sein gesamtes Vermögen gespendet. Und als der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn gefragt hat, was hast du deiner Familie zurückgelassen? Da sagte er, taraktu lahum Allah wa rasulah. Das heißt, ich habe Allah und seinen Gesandten für sie zurückgelassen. Das heißt, ich vertraue darauf, dass Allah azza wa jal sie aufgrund ihres Imans nicht im Stich lassen wird. Aber solche Personen wie Abu Bakr sind nicht wie Sand am Meer. Und es gibt auf der anderen Seite auch Menschen, die, wenn sie gespendet haben, hinterher bereuen, dass sie gespendet haben. Oder ihr Iman ist so schwach, dass sie einer Versuchung ausgesetzt werden. Und solche Personen raten wir ab davon, ihr gesamtes Vermögen für Allah subhanahu wa ta'ala auszugeben. Denn es ist eine freiwillige Tat. Aber wenn man durch eine freiwillige Tat seinen Iman aufs Spiel setzt, dann macht das keinen Sinn. Denn seinen Iman setzt man niemals aufs Spiel, sondern man setzt sein Geld aufs Spiel. Aber wenn der Iman vom Geld abhängt, dann ist natürlich eine schlechte Angelegenheit. Und der Beweis dafür, wie gesagt, nicht alle Sahaba radiallahu ta'ala anhum haben das gemacht, dass sie ihr gesamtes Vermögen gespendet haben, aber manche von ihnen, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihnen zufrieden sein, haben das gemacht. Und der letzte Punkt, inshallah ta'ala, für uns heute ist, dass der Begriff Sadaqa in der Scharia, in den Nusus, das heißt in den Texten von Quran und Sunna, liebe Geschwister, weiter gefächert ist, als nur, dass man Geld spendet. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte im Hadith von Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu ta'ala an: "Tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqa." Das heißt, dass du in das Gesicht deines eigenen Bruders lächelst, ein freundliches Gesicht also zeigst, gilt als einen Sadaqa. وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَ. Das Gute zu gebieten und dass du das Schlechte verbietest, ist eine Sadaqa. وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الضَّلَالِ لَكَ صَدَقَ. Und wenn du einem Menschen jemandem den Weg weist, Wer den Weg nicht findet, dann ist das ebenfalls eine Sadaqa. وَبَصَرُكَ لِلْرَجُلِ الرَّدِيءِ الْبَصَرِ لَكَ صَدَقَ. Dass du jemanden, der nicht richtig sehen kann, weil er eben eine Augenschwäche hat oder vielleicht sogar ganz blind ist, den Weg zeigst und weißt, ist ebenfalls eine Sadaqa. وَإِمَاطَتُكَ الْحَجَرِ وَالشَّوْكَةَ وَالْعَظْمَ عَنِ الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقَ. Da sagt es sallallahu alaihi wasallam, auch Steine oder ein Dorn aus dem Weg zu räumen oder Knochen aus dem Weg zu räumen, egal was auf dem Weg ist und stört, gilt ebenfalls als eine Sadaqa. وَإِفْرَاغُكَ مِنْ دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَ. Und dass du von deinem Eimer Wasser kippst in den Eimer deines Bruders, ist ebenfalls eine Sadaqa. Überliefert bei Imam al-Tirmidhi und al-Albani, rahmatullah, sagte er, es sahih. Ebenso sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, يُصْبِحُ عَلَىٰ كُلِّ سَلَامًا مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقًا. Das heißt, jeden Tag, jeden Morgen muss jeder von uns für jedes Glied, das er hat, jedes Glied, das heißt, dein Kleinfinger hat drei Glieder, ja, für jedes Glied musst du eine Sadaqa zahlen. فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقًا. Jedes Mal Subhanallah zu sagen, ist eine Sadaqa. وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٍ. Jedes Mal Alhamdulillah zu sagen, ist eine Sadaqa. وَكُلُّ تَحْلِيلَةٍ صَدَقَةٍ. Jedes Mal La ilaha illallah zu sagen, ist eine Sadaqa. وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٍ. Jedes Mal Allahu Akbar zu sagen, ist eine Sadaqa. وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٍ. Das Gute zu gebieten ist eine Sadaqa. وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٍ. Das Schlechte zu verwerfen ist eine Sadaqa. وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكَعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنْ الضُّحَى. Und all das wird ersetzt durch zwei Rak'a, die du am Vormittag verrichtest. Das sogenannte Duha-Gebet, überliefert bei Sahih Muslim. Und so weiter und so fort. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat Beispiel genannt, das ist aber kein Anspruch Vollständigkeit. Und was wollen wir verstehen darunter? Weil Geld Mittel zum Zweck ist. Geld ist Mittel zum Zweck. Wenn Geld in deinem Herzen Zweck geworden ist, das heißt, du willst Geld haben, um Geld zu haben, um reich zu sein, dann hast du das Prinzip von Geld überhaupt nicht verstanden. Dann hat das Geld dich unter Kontrolle und nicht du dein Geld. Geld ist nicht Zweck an sich. Das heißt, Geld erfüllt einen Zweck. Man hat Geld, um damit etwas zu machen. All dies Erwähnte, was der Prophet erwähnt hat, all das Erwähnte in Hadith, diese Beispiele, sind Zweck an sich. Das heißt, du gibst Geld, damit dein Bruder glücklich wird. طيب, du machst ihn glücklich, indem du ihn anlächelst. Du machst ihn glücklich, indem du ihm hilfst, indem du ihm den Weg weist. Ist genau ein Mittel zum Zweck und erfüllt den gleichen Zweck. Und deswegen hat der Prophet das alles als Sadaqa bezeichnet. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن شاء الله تعالى, wenn es nach dem Adhan Fragen gibt, dann machen wir die Frage nach dem Adhan. Inshallah.